Yes, wir haben es in der letzten Episode bereits angedeutet, aber langsam wird es ernst. Der Albtraum, der sich 2020 nennt, dreht noch eine kleine Ehrenrunde und reißt noch alles mit in den Abgrund, was geht. Ich heiße euch herzlich willkommen zu der 61. Folge von Ampere, die vorerst auch die zweitletzte ist. Uns bleiben noch zwei Episoden bis zum Stromausfall, denn nach knappen zwei Jahren zieht man uns dinero-technisch den Stecker. Grund genug, in den verbleibenden Folgen mit einem lachenden und brillenden Auge zurückzuschauen und 60 Episoden Kompromisslosigkeit nochmal Revue passieren zu lassen. Die vorerst letzten beiden Folgen von Ampere showcase mal nicht der fresheste Stuff vom Release-Radar, sondern strictly das Beste, was das Format seit seiner Geburt im Frühling 2019 so gedroppt hat. Wir fangen in dieser Folge mit einem klaren Fokus auf die heimatliche Breitengrade an und spielen ausschließlich die finest Vibes aus der Alpennation. Egal ob Romandie, Deutschschweiz oder Ticino, es bleibt fresh und anders, wie du es halt von deinem wöchentlichen Stromstoss so gewohnt bist. Die Redaktion hat sich einige Köpfe zerbrochen, was wie wo für den ersten Teil des krönenden Abschluss gespielt werden soll. Nach Debattiermarathons haben wir aber ein Assortiment zusammengestellt, wo das verkörpert, was Ampere ausgemacht hat. House und Elektro zwischen Laidback Lo-Fi und knallhartem Booty Shake, Treffen auf ein bisschen Jungle, Elektronika sowie Hip-Hop aus der Zukunft. Alles schön abgerundet mit Bits Garage und Tropen-Soundtracks, damit das Herz während der kalten Tage nicht zufriert. Wir verlieren uns standesgemäß im Intro-Blabla, alle Tunes gibt es in der Playlist auf Spotify und natürlich alle Shows für einen ordentlichen Feel-Good-Throwback auf dem Podcast-Portal deines Vertrauens. Basic ist und bleibt Basic, aber Ampere ist anders. Und bevor wir am 18. Dezember ins Archiv verschwinden, gibt es jetzt zuerst nochmal beste elektronische Musik, ausschließlich aus der Schweiz. Natürlich bei Ampere, mit mir und Benni, hier auf SRF Virus. Das werde ich vermutlich übertrieben oft in dieser Episode sagen, aber wir sind gerade mitten in einem Doppel von zwei von meinen absoluten Favorites aus der Schweiz ever. Der Start hat gerade Mom's House von Baeka und Tina gemacht, ein verträumt tanzbarer Feel-Good-House-Track mit einer Killer-Vocal, rausgekommen über das Veteranenlabel Morris Audio. Wir bleiben im lockeren Warm-up-Modus und steppen straight weiter mit einem der besten Schweizer Releases vom 20, nämlich im Track 505 Phase vom Hezekiah 369, der Teil von seiner Neurogenesis EP ist. Die ganze Scheibe hat auch ein knappes halbes Jahr nach seinem Release noch immer kein bisschen an Reiz verloren und schwirrt, seit wir es hier bei Amper gespielt haben, noch immer in meiner Daily Playlist rum. Gang weiss Bescheid. In Luzern hockt mit Dionysian Mysteries eins der wohl coolsten Labels der ganzen Alpennation. Darum haben wir während der Lebzeit von Ampere auch gute Gründe gehabt, gefühlte 2000 Tracks von diesem Imprint zu spielen. Von roughem Elektro und schabelnden Clubbanger bis zur elektronischen Esoterika. Bei der Dionysian ist Freshness der Modus Operandi. Mein Lieblingstune von ihnen heisst 129 Pistol Grip und kommt vom Producer BioRoot. Eine Scheibe, die noch immer genauso fest eskaliert wie am Tag 1. Thank you. Lambert. Vibes extraordinär. Der nächste Track ist noch nicht wirklich lang her, ist uns aber scheißegal, denn das Ding gehört definitiv in die Best-of-CH-Liste vom Jahr. Coming in ist ein My G vom Genfer Ampere-Dauergast Hermet, rausgekommen über das schottische Imprint Reality Club. Eine trippy Asset-Baseline aus der Zukunft schickt uns mit einem Box auf 12 direkt in den verschwitzten Keller. Falls das je wieder ein Ding ist, siehst du die Gang verdammte Headspins zu diesem Zeug rissen. Intensiven Stoff für noch intensivere Zeiten. Over 90, brought an alpha in. Broke tiny, brought me back with it back. Said he got chased, but he lies. Broke his head, choked his head, broke his head. Now he's gone. Took the 45, he bought myself a smaller tone. Had 200 from the ounce, plus the fire. Watched the over from the 10. I had it first and came to make it smoke the rock. Played $2 extra scope, I'll energize us. But my people don't quit on me down, my nigga. Risk my guns by smoking rocks. I looked the left, over 90, brought an alpha in. Broke tiny, brought me back with it back. Bevor wir bereits im ersten Drittel dieser Show alle Dopaminreserven verheizen, geht es vorsichtshalber von der Bunker-Ekstase auf einen mentalen Chill-Out-Floor. Und zwar mit einem der wohl besten Drum-Bass-Tracks, die wir hier bei Ampere je gespielt haben. Jazz Club von der Innerschweizer Combo Special Victims ist nicht ein Science-Fiction-Floorkracher mit dystopisch-futuristischem Sounddesign, sondern schaut genüsslich zurück in der Zeit und bringt mit knusprig backenden Breaks sowie verrauchten Samples den passenden Soundtrack für den heißen Getränk am Fenstermoment. By the way, alle Video-Specials sind online auf dem Virus-YouTube-Channel. Gib dir am besten unsere 15-minütige Ideen-Bidoku, wenn du mehr Einblick in eine der spannendsten Underground-Szenen der Schweiz haben willst. Viel Liebe geht raus an Drum Army nach Stans. Yes, wir bleiben noch ein bisschen auf dem Sofa hängen, switchen aber die Break-Samples gegen Druck aus der Drum Machine. Coming in ist der Track Q4 von einem der wohl nicesten Guys im Lande, nämlich Marc Lando, Teil vom feuchtfröhlichen Swim-Kollektiv aus Basel. Während der Anfangszeiten von Röni hat sich die Schweizer Elektronikerszene auf einer Big-Time-Compilation namens «Make Some Room» zusammengefunden. Von den über 130 Tracks, ich wiederhole, 130 Tracks, ist mir der Marc Lando-Track dank seinem New-Age-Futurismus am längsten im Ohr geblieben. 2020, here we go. Kosmische Minustemperaturen sind draussen mittlerweile an der Tagesordnung und gemäss diesen Umständen bleiben wir für einen weiteren Tune ganz in der Nähe von der Himmelsdecke, nämlich mit einem der wohl besten Westschweizer Releases aus dem 2020. «Olymp» von Hyper Opal ist ein Modern-Day-Trip-Hop-Epos, der verstrahlte Vocals mit eiskalten Synths verschmelzen lässt und ein diffuses Feeling zwischen Absturz- und Aufbruchstimmung gekonnt vertont. Das Zeug ist über Blizzard Audio Club rausgekommen. Shoutouts gehen aus an Etienne. Big ups, Mac. Nicht immer nur der eigene Kopf durchgedrückt, manchmal sind auch ordentlich Dritte am Weg gesehen, wie zum Beispiel der Berner Divine Sapine. Von einer gefühlten Ewigkeit hat der Beat-Virtuos mit uns Kontakt aufgenommen und uns unabhängig seinen Sound pitcht, der definitiv Ampere Certified ist. Sein Album «Quiet Like This» ist ein gutes Beispiel dafür, dass Musik aus der Schweiz den internationalen Genrevertretern ganz sicher die Stirn bieten kann. Auf dem Track «Bushwick Blue» zeigt sich der Producer von einer sehr intimen und verträumten Seite. Killer Stuff mit ordentlich Herz fürs Herz. In 60 Episoden hat Ampere gerne mal das Eis gebrochen und mit beiden Ohren über den Röstigraben gelost. Unmengen an Killermaterial aus allen erdenklichen Genres ist immer wieder auf unserem Radar erschienen, wo wir gar nicht anders haben können, als das Zeug in der Sendung zu Tod feiern. Wir steppen in diesem Best-of also gerade in ein Duo an Qualitätsstoff aus der Romandie. Der Anfang vom Doppel macht der My Panda Shall Fly Remix vom Track Edgar im Original von Gask via Creaked Records. Yep, viel Name-Dropping gar gesehen, aber so ist das halt hier bei deinem Starkstrom-Provider. Schau's genauso nach Biel. Dream. awake inside and sleep to dream till day. Your heart, awake inside and sleep to dream till day. Dream. Wir mit dem letzten Tune die Grauzone zwischen filigranem sowie basstriebenem Elektronika erforscht haben, umkreisen wir mit dem nächsten Tune ein weiteres Mal die Heimat per Cosmos Express. Coming In ist ein weiterer Genfer, der sich dann Qualitätsschall einen Platz im Ampereherz erspielt hat, nämlich der Wave mit seinem hyperaktiven Tune Sanguine. Ganz viel Liebe geht Richtung Süden. Alle Tunes aus dieser Show gibt es natürlich wie immer zum Nachvollziehen in unserer nicht bald wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Big ups, Brainwaves Crew. Okay. Anonymität ist während einer langen Zeit ein essentieller Teil der elektronischen Musik gewesen. Bevor unser ganzes Leben von den sozialen Medien unterwandert worden ist, hat man statt auf die Selbstvermarktungskompetenzen eher noch auf die Musik gelost. Umso doper ist es natürlich, wenn man sieht, dass Labels wie GQU auch heutzutage ganz bewusst aufs Mysterium setzen. Ein Großteil von ihrem Output bezeichnet die Artists als Unknown. Dahinter könnte also auch deine Großmutter stecken. Spielt aber in dem Fall keine Rolle. Der Track «Aldes» gehört zum besten Schweizer Stoff, der bei Ampere je gelaufen ist. Butterweiche Garage für den ganz persönlichen Glücksmoment. Gewisse Leute sagen, dass Garage und Breaks mittlerweile zurück sind. Was zurück? Das Zeug ist bei Amper nie weg gewesen. Quality Shit ist incoming. Mad Respect geht raus ans Feeling Music Squad, an Chief und natürlich an Willy Sunshine, der mit seiner blöd kleinen EP gezeigt hat, dass er auch gut mit basslastigem Zeug flirten kann. Redaktionsfavorite ist der Track Hold'em Back, der uns genau gar nichts zurückheben lässt. We'll be right back. Feuerzeug vor dem Deo. Für die letzten vier Tunes verabschieden wir uns vom urbanen nächsten Hass Richtung Postkartenstrand und Schirmli Drink. Incoming ist einer der wohl besten Schweizer Tunes der letzten Jahre, nämlich Too Hot vom Lex, zusammen mit dem Wolfi. Ich habe mich leider am Anfang ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, dass da nichts Frisches vom Release-Radar laufen wird. Der Comedy-Tune ist aber auch Teil vom Best-of von Ampere, denn das Ding war noch unreleased, als wir es im Shelter 12 Special gespielt haben. Der Mannequin-Remix von Crispy Honeycrackers von der Ostschweizer Gang zusammen mit Benjamin Amaru ist erst gerade letzten Freitag rausgekommen und hat sich in der kürzesten Zeit zu einem von meinen All-Time-Favorites von allen Ampere-Shows gemausert. Unbeschwerte Tropical Stuff mit einer guten Portion Retro-Feels sind genau das, was wir brauchen. Ganz viel Liebe geht raus ans Shelter 12. Thank you. could make my day. She can dance the rain away, colors on the wall. Usually I can use some love every time I fall. Fast am Ende dieser Spezialepisode von Ampere. Noch zwei Tunes bleiben uns in dieser Folge, bevor wir noch einmal ganz tief Luft für die letzte Episode nächste Woche holen. Coming In ist Kasioma Lies vom Dabokai zusammen mit dem Fortune Shumba, wo uns mit verraucht verspielten Dub-Vibes für ein paar weitere Minuten im Tagtraum hebt. I'm looking at your life. You must think that I'm lying. But I know your ways, I know your ways. Oh, tonight, been smoking and I'm high. So don't you even try it, 'cause I'm mad as hell, no time to play. Sport im doppelten Sinn ist gerade angesagt. Nicht nur befinden wir uns auf der Zielgerade von dieser Episode, sondern auch bald vom ganzen Format. Wie ich so oft in dieser Folge gesagt habe, wird Ampere ab der nächsten Episode eingestellt. Irgendwie schade, aber wir lassen uns definitiv nicht nehmen, mit den besten Vibes richtig Overdrive schlitternd zu vergleichen. Der letzte Tune ist ja wie immer etwas ganz Spezielles hier bei deinem wöchentlichen Stromprovider. Coming In ist einer der Top 5 Tunes, die wir je gespielt haben. Und zwar ist es die neue Interpretation vom Track Summer on a Solitary Beach von Super, rausgekommen über das Ostschweizer Label La Suisse Primitive. Killer Vibes für euphorische Abschied und kleine Heulkrampf zwischendurch. Den und alle anderen Tunes aus dieser Show gibt es natürlich zum selber sammeln in unserer Playlist auf Spotify oder in dieser Show bis ans Ende vom Internet auf srf.ch. Natürlich der biggest of ups an die ganze Ampere Family. Die unzähligen Messages seit letzter Woche haben mich echt beriert. Die letzte Folge wird doppelt so lang sein wie die anderen, damit wir wirklich noch alles rausholen, was geht. Schön, sind wir bei der 61. Ampere-Episode dabei gewesen. Wir hören uns nächste Woche zum vorerst allerletzten Mal Ampere mit mir und Benni hier auf SRF Virus. Ciao.